Protokolle 21.3. Wenn ein Staat eine Anleihe begeben will, so legt er Zeichnungslisten auf. Damit die ausgegebenen Staatspapiere von jedermann übernommen werden können, wird der Rennwert mit 100 bis 1000 festgesetzt. Den ersten Zeichnern wird ein Nachlass gewährt. Am nächsten Tage kommt es zu einer Preissteigerung, angeblich wegen starker Nachfrage. Nach einigen Tagen verlautbart man, dass die Staatskassen übervoll sind und dass man nicht mehr weiß, wohin mit dem Gelde. Wozu nimmt man also an? Die Zeichnung übersteigt nun den aufgelegten Betrag mehrfach und hierin liegt der besondere Erfolg, denn das Publikum hat damit sein Vertrauen zur Regierung kundgetan. Protokolle 21.4. Aber wenn die Komödie zu Ende ist, steht man vor einer ungeheuren Schuld. Um die Zinsen zahlen zu können, nimmt der Staat zu einer neuen Anleihe seine Zuflucht, die die bisherige Schuld nicht beseitigt, sondern im Gegenteil vermehrt. Wenn dann das Zutrauen zum Staat endlich erschöpft ist, muss man durch neue Steuern nicht etwa die Anleihe, sondern nur die Zinsen der Anleihe abdecken. Diese Steuern stellen also eine Schuld dar, mit der man eine andere Schuld bezahlt.